Beim verehrten Genossen Kim Jong-un sind aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas aus verschiedenen Ländern Glückwunschtelegramme und Briefe eingegangen. Darunter sind die Parteiführer verschiedener Länder wie die Vorsitzenden der Islamistischen Vereinigten Partei Irans und des ZK der Arbeiter- und Bauernpartei Nepals, der Vorsitzende des Obersten Rates der Neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, der Vorsitzende des ZK der KP der Russischen Föderation, der Generalsekretär der Demokratischen Arbeiterpartei Spaniens, der Generalsekretär des Volksvereins Regenbogen Guineas und der Generalsekretär der marxistisch-leninistischen KP Brasiliens. Es gibt auch den stellvertretenden Vorsitzenden der Partei der Freien Sozialisten Ägyptens, den Chefsekretär des Internationalen Verbindungskomitees für die Wiedervereinigung und den Frieden Koreas, weitere hochrangige Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise von verschiedenen Ländern der Welt wie China, Malaysia, der Schweiz, Frankreich, Südafrika und Australien und die Vertreter der internationalen Organisationen, der Sozioideologie-Studienorganisationen und der Organisationen für die Unterstützung der koreanischen Vereinigung und die Freundschaft. In den Glückwunschschreiben und Briefen hoben sie hervor, der 7. Parteitag, der in der Geschichte der PDAK ein bedeutsames Ereignis darstellen würde, würde dem koreanischen Volk und der koreanischen Volksarmee in ihrem Kampf für den Aufbau des starken, aufblühenden sozialistischen Staates und für den Schutz der Souveränität des Landes neue Impulse und Anspornung geben. Sie äußerten auch ihre feste Überzeugung, dass die PDAK und das heroische koreanische Volk unter der weisen Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un die Hinweise der großen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il glänzend in die Tat umsetzen und somit bei der Erfüllung der gerechten Sache auf jeden Fall den endgültigen Sieg erringen würde. Der politische Rat der Aalam-Partei Kirgisiens und die Afrika-Partei für die Solidarität und Gerechtigkeit Malis richteten an das ZK der Partei der Arbeit Koreas und der Ehrenvorsitzende des Verbandes der Kommunisten Bulgariens und die KP Großbritanniens Marxismus-Leninismus an den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas Glückwunschtelegramme.